أنا لازم سكر الموبايل هلأ، راح أبعث لك رسالة بأول فرصة. بحبك. Ja, wir sehen ein Flugzeug kurz vor dem Abflug. So komische Schläuche, die ans Flugzeug geheftet sind. Der Anfang des Dokumentarfilms Home führt uns nämlich zurück ins Jahr 2012 nach Syrien. Der Film ist vielleicht einigen von euch auch schon bekannt, nämlich letztes Jahr beim Leipziger Doc Film Festival lief der da. Und der Regisseur Rafat Alzakut, der war gerade von seinem Exilort Beirut nach Berlin geflüchtet zu dem Zeitpunkt. Der Film führt uns in eine kleine Stadt im Norden Syriens, die Stadt Mamun Beach, liegt ziemlich nah an der türkischen Grenze, ein bisschen östlich von Aleppo. Am Beispiel dieser kleinen Stadt schildert der Filmemacher die Hoffnungen der Menschen nach der versuchten Befreiung vom Assad-Regime im Jahr 2011. Inzwischen sind alle Hoffnungen zerbrochen. Diese Radiosendung möchte auf die Aufführung dieses Filmes morgen, am Sonntag, dem 22. Mai, im Krassi-Museum aufmerksam machen. Da wird der Regisseur Rafat Alzakut nämlich auch anwesend sein und auch für Fragen zur Verfügung stehen. Der Film wird um 18 Uhr gezeigt. Die ganze Veranstaltung beginnt aber schon um 15 Uhr und soll mit Lesungen, Musik, mit arabischem Kaffee und Harisse auf die schwierige Situation in Syrien aufmerksam machen und über Hilfsprojekte für Geflüchtete informieren. Das alles im alten Krassi-Kino, im Krassi-Museum für Völkerkunde. Ihr wisst ja vielleicht, wo das ist, bei der alten Hauptpost in der Nähe. Am Anfang des Filmes sieht man auch Kinder in Mamun Beach, in dieser Stadt, die sich wünschen, einmal Schauspieler werden zu können. Also der Film handelt auch ein bisschen von Hoffnungen und repräsentiert die syrische Provinz nicht als Ort einer traditionellen Kultur, sondern als Teil einer universellen Kultur. Genau diese universelle Kultur spiegelt sich auch in der syrischen Musik der Gegenwart, zumindest in der, die ich hier in dieser Sendung spielen werde. Zum Einstieg hört ihr nämlich die Metalband Orion aus Aleppo und die gab es schon seit 2005, also schon seit 10 Jahren. Inzwischen sind die, glaube ich, auch im Exil. Ihr hört das Lied Of Freedom and a Moor. Living in fear. change of this phase. Outside the walls are bigger than the fires. We feel the blood and the heat. And no one seems to understand. Not a fascist disease. Das war die Band Orion aus Aleppo in Syrien und diese Sendung soll euch in das nördliche Syrien begleiten. Es geht nämlich um den Dokumentarfilm Home, den ich so nebenher hier auch anschaue. Der läuft nämlich auf dem Internetrechner hier im Radio. Das ist irgendwie sehr interessant, zeitgleich diesen Film zu gucken und zu moderieren. Der Film zeigt die Nachwirkungen mehr oder minder des Versuches dieser gescheiterten friedlichen Revolution in der syrischen Provinz. Der Film beschreibt nämlich ein Theaterfestival in der nordsyrischen Kleinstadt Manbij im Jahr 2013 und ein Projekt, dass sich dort in Manbij der Theaterarbeit mit Kindern gewidmet hat. Die Protagonisten des Films schwanken so ein bisschen zwischen der Euphorie, mit der sie diese Utopie einer friedlichen Revolution betrachten, und der Realität, in der diese Revolution ja niemals als friedliche Revolution denkbar war, dass sie von Anfang an sehr unter Beschuss war. Er handelt aber auch von jungen Leuten in der Provinz, die ganz andere Interessen haben, als es die Klischees in den Fernsehnachrichten uns von dort berichten. Also junge Männer, die sich für Ballett interessieren oder für moderne Malerei, die halt eher sich von den Vorgängen in Paris oder New York beeinflusst sehen als von einer traditionellen Kultur. Also eigentlich genau wie hier. Darin ist auch schon ein zentraler Punkt der Hoffnungen beschrieben, die Hoffnungen vor allem der jungen Leute in Syrien sind, die gegen die Diktatur der übermächtigen Väter rebellieren. Die Kunst dieser jungen Leute ist von Humor und aber auch von einer sehr finsteren Sicht auf die Verhältnisse bestimmt, wie sie vielleicht auch ganz passend sich in der Existenz von Musikrichtungen wie Black Metal im Syrien nach 2010 ausdrücken. Der Regisseur Rafat Alsakut hat 2011 wiederum das Puppentheaterkollektiv Massa Sit Mati, also auf Deutsch übersetzt heißt das ungefähr sowas wie Mate-Tee-Trinkhalm, gegründet, die sich satirisch mit der Realität im Syrien dieser Umbruchszeit beschäftigen, versteckt hinter selbstgebastelten Puppen und verbreitet über geheime Auftritte und YouTube, war dieses Kollektiv ein Beispiel für den Willen zur Veränderung in der Anfangszeit dieser sogenannten Revolution, was auch immer man von diesem Begriff Revolution halten mag. Am Ende war der, glaube ich, von den Leuten, die am Anfang dabei waren, eigentlich genau wie in der DDR, sehr positiv gemeint, auch wenn dann nicht immer nur Gutes dabei rauskommt. Auch aus dem Jahr 2011 spiele ich jetzt aber erstmal noch ein Lied, nämlich auch von einer syrischen Band. Und ja, auch in Syrien gibt es Anarcho-Punk-Bands, die Band Mashot aus Damaskus, von der spiele ich das gleichnamige Lied. Das waren Massot, genau wie wir im Lied gehört haben, das Lied hieß ja auch Massot. Masoud aus Damaskus und ihr befindet euch immer noch in einer Radiosendung, die den syrischen Dokumentarfilm Home betrachtet und sich anschaut. Morgen am Sonntag ab 15 Uhr wird dieser Film nämlich im Rahmen eines Rahmenprogramms im Krassi-Museum in Anwesenheit des Regisseurs nochmal gezeigt und da solltet ihr auf jeden Fall auch hinkommen. Genau gesagt wird der Film eigentlich erst ab 18 Uhr gezeigt, aber ihr solltet ab 15 Uhr auch das Rahmenprogramm dieser Veranstaltung nicht verpassen, in dem so ein bisschen auf die aktuelle Situation in Syrien mit Lesungen und Musik aufmerksam gemacht werden soll. Das Krassi-Museum befindet sich ja bekanntlich nahe der alten Hauptpost, also genau da, wo es nach Reutnitz geht. Und es gibt auch die Möglichkeit, sich die orientalischen Sammlungen dieses sehr alten und traditionsreichen Museums anzusehen. Und das sollte man auch tun, wenn man sich mit der Geschichte dieser ethnologischen Sammlungen in Deutschland eher kritisch auseinandersetzen möchte. Und da möchte ich auch nochmal auf die sehr interessante gemeinsame Ausstellung des Museums für Völkerkunde und der HGB, der Hochschule für Grafik und Buchkunst, verweisen, die ich glaube im April und Mai zu sehen war und die, wie mir zu Ohren gekommen ist, auch nochmal fortgeführt werden soll, angesichts der beständigen Ethnisierung eigentlich ja sozialer Konflikte, wie man sie schon seit dem Jugoslawienkrieg eigentlich beobachten kann. Wird einem ja inzwischen bei dem Wort Ethnie ganz unwohl, aber man sollte nicht vergessen, dass die Ethnien nur teilweise etwas für ihre politische Instrumentalisierung können. Man kann nur hoffen, dass sich das universalistische und humanistische Denken, das man eigentlich bei vielen Geflüchteten beobachten kann, oder was sich auch in der Musik dieser Sendung hoffentlich widerspiegelt, da durchsetzt. Und im Grunde passiert hier in Deutschland und Europa ja mit dem Wiedererstarken der populistischen und nationalistischen Hetze eigentlich etwas Ähnliches, nämlich dass eine Ethnisierung sozialer Schieflagen an die Stelle von wirklichen menschlichen Lösungen gesetzt wird. Und in diesem Sinne spiele ich jetzt auch nochmal ein Lied von der inzwischen in Berlin ansässigen syrischen Band Kebes Dal, nämlich das Lied Ayesh. Keine Ahnung, wie sich das alles genau ausspricht, aber ihr werdet das rausfinden. ضيعتك عم بتقول اخطي لساته عايش رغم الظروف اللي بتخري كتير والعيش المليان تعتير لساتك عايش برغم المؤامرة الكونية والأجندة الطائفية ولك ربطة الخبز يلي صار حقامية لساتك عايش Ja, das waren Kebestal, die inzwischen in Berlin ansässig sind, wie auch immer sich dieses Kebestal nun ausspricht. Ich möchte euch nun noch ein paar weiterführende Recherchetipps geben. Ein Problem ist ja, dass die Opfer dieses Krieges es zurzeit nicht mal mehr in die Abendnachrichten schaffen. Ein zerbombtes Krankenhaus und die ganzen zivilen Opfer sind eben am Ende doch einfach nur Geschehnisse in einem Land, das hier kaum jemand gut kennt, obwohl die DDR ja tatsächlich sogar eine gewisse Beziehungen zu Syrien hatte, zur Volksrepublik Syrien. Es ist aber trotzdem sehr wichtig, da nicht wegzusehen. Man darf aus dem Versagen praktischer, politischer und diplomatischer Lösungen nicht ableiten, dass man überhaupt nichts tun kann, denn dann würden uns ja dem Menschenleben gleichgültig werden. Oder wie es letzte Woche die linke englische Industrial Band Test Department, wo ich das sehr schöne Konzert mit ansehen konnte, auf dem WGT sinngemäß ausdrückte, wenn es Bomben regnet, darf man nicht wegsehen, nur weil das Leid unzählbar geworden ist, darf man nicht gleichgültig werden. Sehr schwierig ist es geworden, überhaupt zuverlässige Informationen über die Lage in Syrien zu bekommen. Also es gibt da verschiedene Internetseiten, die sich der Beobachtung der Menschenrechtssituation in Syrien widmen, aber genaue Informationen darf man angesichts der schweren Überprüfbarkeit der Geschehnisse da auch nicht immer erwarten. Die verschiedenen Menschenrechtsorganisationen werden auch immer wieder verdächtigt, politisch nicht ganz neutral zu sein, aber am Ende sollte man auch nicht versuchen, diesen Konflikt über einfache Schuldzuweisungen zu begreifen. Also man sollte sich nicht von den Medien manipulieren lassen, und ich glaube, dass ihr, die ihr Radio Blau hört, auch dazu in der Lage seid, euch nicht von den Medien manipulieren zu lassen, denn wir glauben eigentlich alle nicht an Verschwörungstheorien, und man kann durchaus aus verschiedenen Medien sich sowas wie das Wahrscheinlichste heraussuchen. Ich vertraue da auf eure Kompetenz, und diese verschiedenen Menschenrechtsorganisationen werden halt eigentlich auch immer wieder verdächtigt, politisch nicht ganz neutral zu sein. Aber zum Beispiel wäre da die amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die dafür kritisiert wurde, eben nicht so neutral zu sein. Für mich ist das trotzdem erstmal eine ganz gute Quelle, um sich einen Überblick zu verschaffen. Die findet man unter der Internetseite www.hrw.org, und es gibt auch verschiedene Internetlandkarten, die versuchen, diese Situation in Syrien grafisch darzustellen, zum Beispiel syria.lifeuamap.com, das muss ich wahrscheinlich buchstabieren, syria auf Englisch .lifeuamap.com. Ich muss zugeben, dass die Zuverlässigkeit vieler Angebote mir eigentlich selber auch nicht so ganz klar ist. Aber so eine detektivische Recherche auf der Suche nach der Wahrheit ist vielleicht das Einzige, was da möglich ist. Und jetzt spiele ich nochmal Musik, um kurz zu verschnaufen. Die kanadische Band Jerusalem in My Heart ist auf dem bekannten Label Constellation Records, wo auch so schöne Bands wie Godspeed You Black Emperor oder Mount Silver Silver Mount Zion drauf sind, und kommt aus Montreal, beziehungsweise der Hauptakteur dahinter ist nämlich ein Musiker namens Radwan Ghazi Mumne. Das ist ein experimenteller Musiker aus dem Libanon, und von dem hört ihr jetzt erstmal ein Lied, das ich leider nicht aussprechen kann. You are the one. Band Jerusalem in My Heart aus Kanada, aber irgendwie auch aus dem Libanon. Und jetzt endlich nochmal ein Gespräch, das ich vor 2 Wochen mit Bakri geführt habe, der in Aleppo geboren ist und der jetzt hier in Leipzig studiert. Und so ein bisschen zeigt das Gespräch auch eine gewisse Hilflosigkeit, denn einfache Lösungen gibt es ja in diesem Konflikt einfach wirklich nicht. Und ja, trotzdem könnt ihr euch das jetzt mal anhören, dieses Gespräch. Ja, ich habe ja ein Buch in der Hand von Frederik Prokosch aus den 30er Jahren, ein Buch. Und darin berichtet dieser amerikanische Autor über Aleppo in Syrien. Der beschreibt, wie er in Aleppo schwimmen geht in einem Fluss, wie er da sitzt und raucht und Kaffee trinkt. Aleppo ist mir persönlich sonst eine sehr fremde Stadt. Ich war noch nie in Syrien, kenne das nicht. Deswegen habe ich mir heute einen Studiogast eingeladen, um über Aleppo zu sprechen, das ja in den letzten Tagen sehr viel in den Nachrichten war. Hallo, Bakri. Hallo. Du bist schon seit einer ganzen Weile in Leipzig und studierst hier Politikwissenschaften. Richtig. Und bist in Aleppo geboren und hast vorher, glaube ich, in Damaskus studiert. Mhm. Wie sind deine Erinnerungen an Aleppo, also deine Kindheit oder deine Jugend in Aleppo? Ja, das war schon lange her, aber die Schule war so in der Nähe, kann ich mich da an die Schule und die Straße, meine Freunde, Verwandte, alle die Leute, wo ich gewohnt habe, erinnern. Es war ganz schöne Zeit, als ich Kind war oder jugendlich so auch. Ganz schöne und interessante Zeit. Und wie ich dann immer mit meinen Freunden auf die Straße getroffen habe und dann immer auf die Straße gespielt haben und mit meine Verwandte immer so, wir versuchten immer Kaffee zusammen zu trinken. Vor allem in der Altstadt unter die Zitadelle, es gab so mehrere Kaffee und das war ganz schön in der Nacht im Sommer, wo ganz so richtig nicht so heiß ist. Mhm. Man konnte einfach einen schönen Blick auf die Zitadelle haben und da hat dann mit Kaffee zu trinken oder Shisha auch zu rauchen. Ja. Und habt ihr im Zentrum von Aleppo gewohnt oder eher nee, am Rand? Also nicht direkt im Zentrum, aber es war ein bisschen so eine andere Viertel. Und wie sind deine Gefühle, wenn du jetzt die Bombardierungen von Aleppo siehst und die sehr kritische Situation in Nordsyrien? Es ist ganz traurig eigentlich. Es finde ich mal ganz schade, dass die Aleppo jetzt in meiner Stadt, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin und alle meine Erinnerungen, Freunde, Verwandte und so weiter, Straße, Häuser sind alles jetzt langsam weg, zerstört. Vielleicht auch habe viele Freunde und Familie so aus Aleppo verwandelt, also geflüchtet so nach Türkei oder irgendwo anders. Und das finde ich mal ganz schade so, dass was in Aleppo passiert. Also Aleppo verdient das gar nicht so, weil mit viele Geschichten, alter Stadt, mit viele Ruine und viele Geschichten durch die, finde ich mal, leider ist so momentan eine ganz schwierige Situation. Und du gehörst ja zu einer Generation, die, wie hast du die Situation 2011 erlebt? Hattest du da noch, als der Umbruch begonnen hat in Syrien, hattest du da noch größere Hoffnungen, dass sich die Situation in Syrien positiv entwickelt? Ja, am Anfang an, da hatten wir richtig große Hoffnung, dass mit diesen Demonstrationen Aufbruch in Syrien, dass in der Zukunft einen demokratischen Staat aufbauen können. Aber leider später, dass die ganze Hoffnung, die ganze Situation in Syrien woanders gegangen ist, wo wir nicht so eine gewünscht habe, so als Zivilisten, als Jugendlicher in Aleppo, wo die vor Freiheit und Demokratie und Gleichgewicht vor alle Syrer und Syrerinnen auch in Aleppo so gewünscht habe. Und als Student der Politikwissenschaften, siehst du irgendwelche politischen Lösungen für den momentanen Konflikt? Also eine schwierige Frage. Ja, natürlich eine schwierige Frage eigentlich als Politiker. Also, als ich studiere, also Politikwissenschaft studiere, das wird immer ganz schwer. Es gibt keine einzige Lösung für Aleppo oder Syrien so insgesamt. So. Es ist ein Prozess, so ein langer Prozess und bezieht sich mit vielen Faktoren und Elementen. Mhm. Und das geht nicht nur an Syrien, so, es geht auch an der ganzen Region. Mhm. Und Aber als Syrer, da hoffe ich mal, dass in Zukunft eine demokratische, also Freiheit, ein demokratischer Staat aufbauen können. Und ja, wo das Menschenrecht respektiert wird. Das, was ich hoffe. Aber so eine Lösung, momentan anscheinend gibt keine Lösung, weil die ganze Situation in Syrien internationalisiert wird. Mhm. Und jetzt die Syrer selbst, die Syrer und Syrerinnen, oder jetzt vor allem in Aleppo, die Aleppinerinnen haben keine Macht mehr, sind kraftlos. Mhm. Die können nicht entscheiden, so, also ihrer Zukunft. Du denkst, man kann vielleicht jetzt nur den Leuten bei der Flucht helfen, da, also, weil die Situation in Aleppo selber kann man nicht lösen. Man kann nur denen, die jetzt flüchten wollen, die unterstützen, dass sie wenigstens in die Türkei oder in den Libanon. Richtig, wir versuchen mal hier in Leipzig oder in Deutschland oder in der Türkei, Libanon und Jordanien. Es gibt jetzt große Syrer und Syrerinnen, die in diesem Nachbarländer geflüchtet sind. Und wir versuchen immer, leider momentan kann ich nicht mehr außer Deutschland machen, aber ich habe so viele Freunde und Freundinnen, die in der Türkei sind, Libanon und Jordanien. Versuche mal immer Hilfe zu bieten, Hilfe für die Syrer und Syrerinnen dort in den verschiedenen Unterkünften oder Lagen, so Zeltlagen. In Deutschland, ja, wir haben so viele Veranstaltungen hier vor die Syrer und Syrer Flüchtlinge gemacht haben und immer noch, wir versuchen immer so Hilfe zu bieten. So. Und was denkst du über so symbolische politische Handlungen wie die Demonstrationen jetzt, die angesichts der Bombardierungen von Aleppo, gab es ja in Istanbul zum Beispiel oder in Berlin große Demonstrationen. Richtig, ja. Oder es gibt im Internet Versuche, da Menschen darauf aufmerksam zu machen. Was denkst du darüber? Denkst du, das ist wichtig oder? Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig jetzt momentan, vor allem jetzt mit diesem massiven Angriff von den Assad und Russen gegen Aleppo. Und finde ich mal jetzt, also ich habe viele Freunde auf Facebook, die mit diesem Bild und diesem also roten Bild, roten Farbe, alle ihre Profile Picture verändert haben und mit vielen Demonstrationen überall. Wir versuchen immer, in Berlin oder in der Türkei oder woanders auch, in den Vereinigten Staaten von Amerika, immer so diese Demonstrationen weiter zu erweitern und zu zeigen, die Welt, dass die Syrer auch, die Aleppiner jetzt vor allem jetzt momentan so leiden unter diesem massiven Angriff, dass die Häuser und die Krankenhäuser auch und die Straßen, die Leute sterben, Toten wegen dieses Angriffs. Und denkst du, man kann auf Putin mehr Druck ausüben? Es oder? Geht genau, es ist, das ist das Ziel eigentlich von dieser Aktion. Das Wichtigste, dass wir versuchen einfach zu zeigen, dass für die internationale Gemeinschaft, für die Europäische Union und die UNO und die Russland, dann guck mal hier, das ist das Reich hier, was die Syrer und die Aleppiner leiden. Wir wollen einfach jetzt eine Feierpause, wir wollen eine politische Lösung rausfinden. So. Wir wollen einfach einen Frieden miteinander leben. Das Reich mit dem Krieg, wir wollen einfach den Krieg zu Ende bekommen. Das leider momentan bis jetzt keine politische Lösung. So. Und jedes Mal, es gibt immer einen Krieg oder einen Angriff gegen einen anderen. Das, und dann immer die Zivilisten sind die Opfer. Und genauso, was diese Aktion im Internet oder im Facebook und in Social Media jetzt stattfindet, ihre Aufgabe, ihr Ziel ist, zu zeigen, dass für die Deutschen auch und die Franzosen und die Amerikaner und die Russen, wir wollen einfach jetzt genau ganz dringend diese Feuerpause einsetzen in Aleppo. Und wir wollen nicht mehr, dass die Syrer oder die Aleppiner und Aleppinerinnen mehr leiden unter diesem massiven Angriff. Ja, gerade zu Anfang oder 2011 gab es ja auch große Hoffnungen in die freie syrische Armee. Glaubst du überhaupt noch an die Möglichkeit, mit militärischen Mitteln irgendwas zu ändern in Syrien? Oder denkst du, man muss sich ganz auf die Diplomatie verlassen? Nach 5 Jahren, ich glaube, wir brauchen mal noch mehr politische und diplomatische Prozesse. Und jetzt genauso, was in Genf passiert, das ist ganz wichtig für die Syrer und Syrerinnen. nach 5 Jahren, ich glaube, gibt keine Hoffnung mehr mit dem Militär. Es gibt keine Militärlösung in Syrien. Auch die internationale Gemeinschaft, die wollen keine militärische Entscheidung, keine militärische Lösung in Syrien einsetzen. Einfach, es sieht so aus, dass die politische und diplomatische Lösung ist ganz wichtig jetzt. Aber so mit dem militärischen, mit bis jetzt so diese Auseinandersetzungen in Aleppo oder woanders, es gibt keine politische Lösung, so, solange der Krieg in Aleppo oder woanders auch ganz in Homs oder in Damaskus oder woanders so weiterführen. Das kompliziert ist vielleicht auch die Vielzahl der Akteure, die Al-Nusra-Front oder und denkst du, ist das irgendwie möglich? Vielleicht ist da die Einmischung Russlands doch die einzige Möglichkeit, diese Vielzahl der Akteure irgendwie die kriegerischen Handlungen erstmal zu stoppen. Das stimmt, aber es gibt mal. Da muss man unterschiedlich sein. So. Nicht alle Syrer sind so Islamisten oder Extremisten. Nicht alle auch so militärische Truppen sind auch Islamisten. So. Die sind nicht alle Al-Qaida oder ISIS. Man muss einfach so eine Differenz sein, Unterschied und sagt, ja, okay, Jabhat al-Nusra oder ISIS sind da und hier sind ihre Gebiete. Warum bombardierst du einfach die Zivilisten? Die Russen, ich sage es mal direkt für die Russen, sondern du, das Assad-Regime. Okay. Die sind Terroristen, die Al-Jabhat al-Nusra oder ISIS. Aber guck mal hier, du greifst nicht die ISIS und Al-Jabhat al-Nusra. Ihre Lagen sind deutlich. Und die greifen nicht an, direkt an diese Lage an. Dann, man muss einfach deutlich sagen, die Zivilisten sind Opfer hier. Du darfst gar nicht die Zivilisten bombardieren. Und okay, die Russen versuchen mal jetzt zu machen, ist meiner Meinung nach, versuchen mal eine politische Lösung. Aber so mit Zwing, so. Mit Druck. Mit Druck, so. Ja, genau, mit Druck einzusetzen. Das finde ich mal, das macht keine Lösung am Ende. Mit dem militärischen jetzt Manöver und die versuchen mal mit dem militärischen jetzt die Eskalation Aleppo, so eine Lösung, also mit Druck einzusetzen, das macht keinen Sinn, meinte. Und das macht die keine Lösung von Syrien, wo der Krieg wird nicht beendet, so. Mit immer militärischer Aktion und damit, ja, genau. Und hast du noch Kontakt zu Angehörigen in der Nähe von Aleppo oder in Aleppo? Also hast du Nachrichten aus Aleppo? Telefonierst du mit Angehörigen? Angehörigen und Freunde leider nicht so viel, aber meine Eltern haben mal viele, also sind jetzt in Deutschland und die haben mal viele Kontakte mit den Familie und Freunden in Aleppo, aber ich selber leider nicht mehr, weil die meisten Freunde von mir sind einfach geflüchtet. Und ja, aber trotzdem im Facebook sieht man so viel über Aleppo, so eine Freunde, Verwandte, die noch in Aleppo geblieben sind, die schreiben immer im Facebook oder das finde ich mal ganz interessanter, wichtiger Instrument jetzt, Facebook, die Meinung zu zeigen und die einfach mit diese Kommunikation mit den Freunden und Verwandten in Aleppo oder überall in Syrien zu bleiben, so. Behalten. Ja, ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe auch, dass sich die deutsche Bevölkerung mit Aleppo solidarisiert. Dankeschön, danke. Danke. Ja, nun nähern wir uns auch schon langsam dem Ende dieser Sendung. Ich möchte nochmal auch auf den eigentlichen Grund dieser Sendung aufmerksam machen. Es geht nämlich um den Dokumentarfilm Home, der morgen im Krasim-Museum gezeigt wird. Und da wird auch Gelegenheit sein, sich mit dem anwesenden Regisseur Rafat Alsakut zu unterhalten. Wie gesagt, um 18 Uhr kommt der Film, aber es